Morning. Guten Morgen. You know, we need to stop talking about all the different fears that people live with and struggle with. Wir müssen aufhören, über alle Ängste zu sprechen, mit denen Menschen leben und zu kämpfen haben. You are getting the picture that fear makes no sense. Du hast jetzt ein Gesamtbild, dass es keinen Sinn macht, Angst zu haben. But you know, there's a couple more fears that I just want to address quickly. Es gibt jedoch ein paar Ängste, die ich schnell erwähnen will. A lot of people are afraid of the dark. Viele Menschen haben Angst vor der Dunkelheit. You know, and I can understand that there are reasons for these fears. Ich kann ihre Gründe für diese Angst verstehen. You know, if you really believe that what Jesus said is true, wenn du wirklich glaubst, dass das, was Jesus sagt, wahr ist, that you are the light of this world, then suddenly there is no more room for fear of darkness. Dass du das Licht dieser Welt bist, gibt es plötzlich keinen Platz mehr, Angst vor der Dunkelheit zu haben. You know, Daniel has a problem that's very strange. Daniel hat ein Problem, das sehr seltsam ist. I've never seen that kind of a problem. Ich habe noch nie diese Art von Problem gesehen. Daniel loves the dark, but is afraid of the light. Daniel liebt das Dunkle und hat Angst vor dem Licht. You know, sometimes I punish Daniel by turning on the light in the office when I work. Manchmal bestrafe ich Daniel, indem ich das Licht im Büro einschalte, wenn ich arbeite. Because it's so dark when I come in here and he's here before me. Es ist so dunkel, wenn ich hineinkomme und er vor mir hier ist. It's very hard to work. Es ist sehr schwer zu arbeiten. Not only does Daniel have no fear of darkness, he loves it. Nicht nur hat Daniel keine Angst vor Dunkelheit, er liebt sie. Actually, he doesn't hate the light. Tatsächlich hasst er das Licht nicht. He just prefers the darkness. Er bevorzugt die Dunkelheit. Now you know one of Daniel's secrets. Jetzt kennst du eines der Geheimnisse von Daniel. You know, a lot of people also have terrible fear of being alone. Viele Menschen haben schreckliche Angst, alleine zu sein. You know, listen to this. Hör zu. Many people today, if you would take their electronics away, they would not even know what to do with themselves. Viele Menschen wüssten nichts mit sich anzufangen, wenn man ihnen ihre elektronischen Geräte wegnehmen würde. Then suddenly something inside of them manifests. They're actually scared to be alone. Dann manifestiert sich plötzlich etwas in ihrem Inneren und sie fürchten sich alleine zu sein. They just use all the constantly being busy with a million things. Sie nutzen all dies ständig, um mit einer Million Dinge beschäftigt zu sein, um nicht mit ihrer Angst vor dem Alleinsein konfrontiert zu werden. Listen, if you are afraid of being alone, there's something in your heart that needs to be faced. Wenn du Angst hast, alleine zu sein, gibt es in deinem Herzen etwas, das du anschauen musst. Remember that. Denk daran. You know, there is one thing of wanting to be with people, but there's another thing of being afraid that you have to be alone. Es ist eine Sache, gerne mit Menschen zusammen sein zu wollen. Es ist etwas anderes, Angst zu haben, allein sein zu müssen. So whatever fear you have, make sure that there's no room in your heart. Welche Angst du auch immer hast, stelle sicher, dass sie in deinem Herzen keinen Platz hat. I have a relative that lives with the fear of an accident. Ich habe einen Verwandten, der mit einer Angst vor einem Unfall lebt. You know, I know people who are good drivers, but they don't drive because they're afraid of an accident. Ich kenne Leute, die gute Fahrer sind, jedoch fahren sie nicht, weil sie Angst haben, einen Unfall zu haben. Let me tell you something. Lass mich dir etwas erzählen. Here in Brazil, where I live, especially in Goiânia, where I used to live. Hier in Brasilien, wo ich lebe, vor allem in Goiânia, wo ich lebte. Being a good driver doesn't save you from an accident at all. Bist du überhaupt nicht vor einem Unfall geschützt, wenn du ein guter Fahrer bist? Because everybody else is a very crazy driver. Weil alle anderen verrückte Fahrer sind. What saves you from not having an accident is trusting in Jesus and not living by fear. Was dich bewahrt, keinen Unfall zu haben, ist, Jesus zu vertrauen und nicht in Angst zu leben. If you are one of these people who has fear of an accident, let me explain something to you. Wenn du einer dieser Personen bist, die Angst vor einem Unfall haben, dann lass mich dir etwas erklären. That fear in your heart causes you to drive so tense. Diese Angst in deinem Herzen verursacht, dass du so unter Anspannung fährst. That just because you're so tense, it can cause you to have an accident. Das, weil du so angespannt fährst, du einen Unfall haben könntest. And then you have a proof why what you feared was actually true. Dann hast du einen Beweis, warum das, wovor du dich gefürchtet hast, tatsächlich wahr ist. And that's the vicious cycle. Das ist der Teufelskreis. There are people who have fears of many different accidents. Es gibt Menschen, die Angst vor vielen verschiedenen Unfällen haben. You know, not only accidents with traffic, but just many accidents. Nicht nur Unfälle im Verkehr, einfach Unfälle im Allgemeinen. You know, I know people who will not get on a roller coaster because they're afraid there might be an accident on the roller coaster. Ich kenne Menschen, die nicht auf eine Achterbahn gehen, weil sie Angst davor haben, dass es einen Unfall gibt. So if you like a roller coaster or not, that's a different thing. That you have to decide for yourself. Ob du die Achterbahn magst oder nicht, ist eine andere Sache. Das musst du für dich selber entscheiden. Well, you don't have to get on a roller coaster if you don't like to. Du musst nicht auf eine Achterbahn gehen, wenn du es nicht magst. But if you don't ride a roller coaster because you're afraid it could have an accident, you really need to conquer that. Wenn du aber nicht auf eine Achterbahn gehst, weil du Angst hast, einen Unfall zu haben, musst du das wirklich besiegen. Because if it's an irrational fear that doesn't even make sense if you do a little research. Denn wenn es eine irrationale Angst ist, die nicht einmal Sinn macht, dann recherchiere ein bisschen. You know, if you do a little research in the statistic, the chances of an accident on a roller coaster is so little. Wenn du in den Statistiken nachforschst, ist die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls so klein. So what I'm trying to tell you is, do not allow fear in your heart. Was ich versuche zu sagen ist, erlaube keine Angst in deinem Herzen. If you have to drive, get in the car and say, thank you, Jesus, that your angels protect me and let's get on with life. Wenn du fahren musst, steige in dein Auto und sage, danke, Jesus, dass deine Engel mich beschützen und mache mit dem Leben weiter. You've got to travel by airplanes, get on the plane saying, thank you, Jesus, that your angels carry me and that's fine. Wenn du mit dem Flugzeug reisen musst, dann geh ins Flugzeug und sage, danke, Jesus, dass deine Engel mich tragen und das ist gut. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. As the time moves on and we get closer to the return of Jesus Christ, während die Zeit voranschreitet und wir dem Kommen Jesu Christi näher kommen, the fear in this world will increase very, very greatly. Wird die Angst in dieser Welt sehr stark zunehmen. So you have to make a decision right now. Du musst jetzt gerade eine Entscheidung treffen. That any kind of fear is an enemy of the soul. Dass jede Art von Angst ein Feind der Seele ist. And I will not live by fear, I will live by faith. Und ich werde nicht mit Angst leben, ich werde im Glauben leben. See you tomorrow. Sehe dich morgen.